Telekom-Fan, Sprecher Sanderstraße 23 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei fahrbare Schubladenelemente oder Garnituren, die hier neben einem Baum geparkt sind und zur Abholung bereitstehen. Das Ganze ist mit Rollen ausgestattet in Taubengrau und wahrscheinlich für jedes Büro eine Zierde. Ansonsten, außer einer Dame mit einem schwarzen Schäferhund, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.